Kapitel 49. Das Herz ist der Schlüssel. Mehr als 30 Jahre habe ich darüber gepredigt, dass es kein Problem ist, wenn du einen Ferrari in deiner Garage stehen hast, aber dass es ein Problem ist, wenn du ein rostiges Fahrrad in deinem Herzen trägst. Es geht eigentlich nicht darum, wie viel Geld du hast, sondern wo sich dein Geld befindet. Ist es in deinem Herzen oder in deinem Portemonnaie? Stell dir einmal selber im Gebet vor Gott diese ehrliche Frage: Wenn Gott dich heute bitten würde, alles, was du besitzt, den Armen zu geben und als Missionar in ein anderes Land zu ziehen, in ein ganz armes Land, was würdest du tun? Würdest du mit ihm diskutieren und argumentieren und ihm erklären, warum das nicht geht? Oder wärst du frei, alle materiellen Dinge loszulassen und Gottes Aufforderung zu folgen? Wenn du diese Frage im Gebet bewegst, wirst du anhand der Gefühle und Emotionen, die in deinem Herzen auftauchen werden, erkennen, ob materielle Dinge einen Platz in deinem Geldbeutel oder deinem Herzen eingenommen haben. Dein Herz wird immer dort sein, wo dein Schatz ist. Jesus drückt diese Wahrheit in Matthäus 6, 19, 21 mit sehr klaren Worten aus. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Prüf dich einmal selbst und frag dich, ob es etwas gibt, was du nicht loslassen würdest. Wir haben 10 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Als Gott uns eines Tages sagte, wir sollten nach Brasilien ziehen, spürten meine Frau und ich in unserem Herzen, dass wir unser Hab und Gut nicht verkaufen, sondern verschenken sollten. Und weil wir glauben, was Jesus sagt, dass ein größerer Segen auf dem Geben als auf dem Empfangen liegt, haben wir das auch getan. Wir sagten den Leuten in unserer Gemeinde sowie auch einigen armen Leuten aus der Stadt Bescheid, dass sie bei uns vorbeikommen und mitnehmen könnten, was immer sie wollten. Wir hatten viele Möbel, viele Küchenutensilien und einen wunderhübschen Hund. Ich erinnere mich, wie unsere Freunde sagten, dass es nicht weise sei, alles wegzugeben. Sie wollten, dass wir alles verkauften, damit wir Geld haben würden. Sie konnten uns nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hatte Gott mir übernatürlich ein schönes Motorrad besorgt, an dem ich wirklich viel Freude hatte. Es war eine Honda Sardau 750. Ein Mann aus der Gemeinde kam vorbei und sagte, er habe schon immer so ein Motorrad wie dieses haben wollen und bot mir $3000 dafür. Aber ich sagte ihm, es stehe nicht zum Verkauf. Er könnte es nur geschenkt bekommen. Er antwortete, er könne so ein nettes Geschenk nicht annehmen und wollte es bezahlen. Als er dann merkte, dass ich es jemand anderes schenken würde, wenn er es nicht geschenkt haben wollte, entschied er sich, es anzunehmen. Während wir zusahen, wie die Leute alles aus unserem Haus raustrugen, fühlten sich unsere Herzen wunderbar frei an, losgelöst von materiellen Dingen und fest verbunden mit Jesus und seinen Plänen. Ich genieße all die Segnungen, die Gott mir gibt und bin ihm dafür sehr dankbar. Ich liebe ein gutes Essen, einen schönen Urlaub zusammen mit meiner Frau, eine Flasche wirklich guten Weines, aber ich erlaube nicht, dass irgendetwas mein Herz ergreift.